hoch das Bein. Die versoffene Kompanie, das ist der gestrenge Kommandeur. Sieht er den, arme Leute, wo sie stehen, fällt er gleich in heller Wut, du kriegst den Zylinder hoch. Thank you. los